Ramon Schack in die Stunde 2, auch mit einem 30 Minuten Nonstop Music Blog und Joe, End of Beginning. Minuten Nonstop Europe's Alternative Music mit John Mayer. beste neue Musik, auch 2024, immer zuerst auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Das ist John Grant, It's a Bitch. I'm losing ground in the walls of my insufferable mind. Looking for hot heschers playing no-bone tribe. I was luxury 18 on the Davenport, badgerating myself like it was some kind of sport. That's a bitch. Come on, baby, that's a bitch. Come on, sugar, that's a bitch. Alternative music. they do all they can. Sometimes they simply slip up, but it's not what they meant. Heaven help me. Heaven help me. www.radiomarabu.de Retro. Marabu Retro. Für dich und mich. in the air for you and me. Radio activity, discovered by Madame Curie. Radio activity, tune into the melody. Radio activity, Marabou. Damage is done. Can we call it love? Grace, Romy von die XX davor. Wir hatten Kraftwerk, Depeche Mode, zweimal elektronische Musik auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Es gab John Bitch. In die Stunde ging es mit Joe und John Mayer. Jetzt geht es weiter mit Ramon Chuck. Liebe Hörerinnen und Hörer von OS Radio, aktuell läuft eine Medienanalyse, bei der ihr am Telefon gefragt werdet, welchen Radiosender ihr gerne hört. Wenn ihr OS Radio regelmäßig oder auch nur manchmal einschaltet, macht gerne mit, wenn euch ein Befragungsinstitut anruft. Sagt einfach, warum ihr gern OS Radio einschaltet und was ihr an unserem Programm so mögt. Vielen Dank, wir freuen uns über jede Beteiligung von euch. OS Radio 104,8. Immer nah dran. OS Radio. Marcel Fischer. Auf Radio Marabu. Ramon Chuck in der kleinen Audiodatei. Der zweite Teil unseres Gespräches behandelt einen berühmten Mann, einen Journalisten, der es auch geschafft hat, zumindest über das eine oder andere Zitat, ob er es selbst für sich ausgewählt hätte, können wir natürlich nicht wissen, aber auch jungen Leuten geläufig zu sein. Die Rede ist von Peter Scholl-Latour. Du hast ihn kennenlernen dürfen, ihr habt ja dieselben Fachgebiete zum Teil gehabt. Jetzt frage ich erstmal Erinnerungen an Peter Scholl-Latour aus dem Mund von Ramon Chuck. Ja, also Erinnerung, der Scholl-Latour ist auch noch sehr präsent. Ich habe ja auch dieses neue Buch, Das Zeitalter der Idiotie, auch eben indirekt gewidmet, weil die Titelwahl war einer Aussage geschuldet, die er im letzten Interview mit mir 2 Monate vor seinem Tod geäußert hatte, wo er davon sprach, wir leben in einem Zeitalter der medialen Massenverblödung. Und damals echauffierte er sich schon sehr stark über den Ukraine-Krieg und die Reaktion von EU und NATO, denn der Ukraine-Krieg, der jetzige, begann ja schon 2014, nicht etwa über Nacht 2022, wie uns suggeriert werden soll. Und damals erregte sich Scholl-Latour sehr und warnte auch vor den Gefahren und dieser endlosen Ausdehnung, diesen Austritt der NATO und EU. Er war einige Jahre zuvor, es war im Jahr 2005, 2006, ja selbst in die Ostukraine gereist, und zwar nach in Donbass, was damals noch gar nicht viele kannten, und stellte dort die rhetorische Frage, in seinem Buch und seinem gleichnamigen Film dazu, Russland im Zangengriff. Wie weit will denn die EU noch sich ausdehnen? Wissen die Deutschen nicht, dass hier mal eine Stadt lag, 200 Kilometer entfernt, die einst Stalingrad hieß? Und dass die Erinnerung an Schallatur, wie gesagt, sind die, dass es ein Mann war von immenser Bildung, den ich gut kennenlernen durfte, von einer Bildung, wie sie heute viele Menschen nicht mehr besitzen. Ein Mensch mit einer Biografie, die auch schon selbst historisch war, ein Zeitzeuge, Jahrgang 1924, der als 20-Jähriger vor der Erschießungswand stand, der Sicherheitsdienstes und der Gestapo, der gleich im Alter von 23 Vietnam kennenlernte, als Kolonialkrieger der französischen Armee, der alle Länder, und zwar alle Länder der Welt bereist hat, und zwar über 7 Jahrzehnte hinweg, 7 Jahrzehnte beruflicher Aktivität, und der bis zu seinem quasi am Vorabend seines Todes beruflich aktiv war. Und das ist natürlich ein spannender Mensch, der auch große Zeitzeugen der Geschichte und historische Persönlichkeiten kennenlernen durfte und darüber berichtete. Das war mein Gesprächspartner, solche Gesprächspartner bekommt man natürlich nicht jetzt alle paar Monate, ne? Das ist was Besonderes gewesen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch ich habe viele Erinnerungen an ihn, vor allem, dass er ab 2003 deutlich kritischer wurde, auch medienkritischer, und die Veränderungen in den Berichterstattungen wahrnahm. Du hast ja gerade den Anfang des Krieges auf 2014 festgesetzt. Ich würde da fast sogar noch ein wenig davor gehen, wenn man jetzt die ganze Sanktionitis sieht. Die läuft ja schon länger, und das ist ja auch immer eine Art Wirtschaftskrieg, und die Rhetorik schwoll ja zumindest zunächst noch nicht im Öffentlich-Rechtlichen, aber bei Spiegel und Stern schwoll ja auch ab 2008, 2009 merklich an. Und es ist richtig, dass Peter Schollatour diese Dinge sehr, sehr weit vorhergesehen hat. Und er ist ja im Prinzip auch kein Hellseher, sondern jemand, der sich mit Geopolitik befasst hat. Und wie kann das sein, wenn ich dich so fragen darf, dass man das so überhört? Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass natürlich die Generation in Politik, Medien und überhaupt in der Gesellschaft ausstirbt oder ausgestorben ist, die noch aktiv die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges in Europa zu spüren bekommen hat oder noch als Teil ihrer Biografie miterleben mussten. Das merkst du auch in der Politik, und da ist eine unheilvolle Verkettung auch in den Medien, dass ja heute wieder so eine Lust besteht auf, also wenn man sich Personen anguckt wie Agnes Strack-Rheinmittel, Zimmermann, die auch dann irgendwie so mit der Sache mit den Nein und mehr und neueste Waffen in die Ukraine und immer mehr und noch mehr, und Politikerinnen und Politiker von Parteien, die noch damit geworben haben, keine Waffen in Kriegsgebiete im Jahr 2021, also nicht zu einer prähistorischen Zeit, sondern zu Beginn der jetzigen Regierungskoalition, mit welcher fast schon gefährliche Naivität ein Anton Hofreiter da irgendwie faselt oder ähnlich, oder Frau Baerbock Russland mal den Krieg erklärt. Das ist natürlich schauderhaft, weil man natürlich davon ausgehen kann, es gab mal den Begriff die Gnade der späten Geburt. In diesem Zusammenhang möchte ich von dem Fluch der späten Geburt reden. Ich war bei diesen Leuten, die dann auch noch glauben, the world is flat, in einem Bildungssystem durchlaufen haben, wenn überhaupt, denn bei vielen von denen ist das formal ja nicht so ausgeprägt. Aber wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, die Welt ist, the world is flat, die Welt besteht nur aus dem Atlantik, transatlantisch, Amerika, Europa, Westeuropa, und alles andere, der Rest ist dann halt so ein bisschen muss und will dahin, und wenn nicht, muss man so ein bisschen nachhelfen, so ungefähr, ne? Die einzige Zivilisation ist die westliche, und das wird ja auch durch solche Begriffshülsen und Schwafeleien wie werteorientierte Außenpolitik und regelbasierte Ordnung, von feministischer Außenpolitik möchte ich noch gar nicht reden, die eigentlich umschiffen sollen, die Tatsachen, dass das Völkerrecht nicht mehr existiert. Und die Folgen dessen merkst du zum Beispiel, wenn du die Formulierung hörst, Russlands Krieg in der Ukraine. Angriffskrieg. Auch, oder Putins Krieg, aber Russland. Aber ich habe nie gehört von Amerikas Krieg in Afghanistan oder sonst wo. Du hast immer von War on Terror oder Krieg gegen den Terror gehört, oder unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Moment mal, wo wird es denn heute verteidigt? Ne? In Lviv vielleicht, aber ist ja auch eine andere Frage. Nein, also das ist ja ganz spannend, das so mitzubekommen, wenn man sich die Zeit nimmt oder die Möglichkeit hat, das zu analysieren. Die Wortwahl, fast Orwellsch, und klingt ja gut, regelbasiert. Nur wenn man die Frage stellt, ja, aber auf welchen Regeln eigentlich? Oder Werte orientiert ihr? Welche Werte denn? Sind das chinesische Werte? Ich glaube nicht. Oder indische oder nahöstliche oder die Werte Afrikas? Nein, das sind natürlich westliche Werte. Also soll damit die Vorherrschaft des Westens zementiert werden? Das sagt man natürlich nicht. Die Kolonialherren des 19. sagten ja auch nicht, wir wollen die Welt ausplündern und die Einheimischen beseitigen, sondern die sagten, the white man's burden, ne, die Bürde des weißen Mannes oder das Licht des Christentums in die heidnischen, so wurde das ja auch verkauft. Und da gibt es durchaus eine Parallele, dass man heute ja auch dann sagt, man will über Demokratie und Menschenrechte, wenn es zumindest passt, um ein gegnerisches Regime loszuwerden. Wenn das gegnerische oder wenn das Regime ein korruptes und gefährliches Regime wie Aserbaidschan zum Beispiel, das in keinster Weise westlichen Demokratiesitten entspricht, wird er als stabiler Energielieferant tituliert oder hofiert von der Leyen, wie auch vom Bundeskanzler, der dann zuguckt, wie die Grenzen verschoben werden, was er vorher noch im Falle Russlands, Ukraines kritisiert, wo er sagte, wo kämen wir dahin, wenn die Grenzen verschoben werden. Ja, eben dahin, nicht wahr? Und nein, das sind ja alles so diese Probleme und diese man kann fast sagen Skandale, die von einem Art medialen, politischen Komplex, von einer Medienwelt, die ihren wachsenden Bedeutungsverlust damit kompensiert oder zu kompensieren scheint, dass sie sich immer näher an die politische Macht heranwanzt. Und das finde ich ganz bedenklich und eine betrübliche Entwicklung. Es gibt immer noch lobenswerte Ausnahmen und die Sache ist nicht eindeutig, nicht schwarz und weiß, es geht um Grautöne, aber eine gewisse Tendenz ist erkennbar, wenn zum Beispiel auf der Homepage der Tagesschau nachzulesen ist, wie Frau Baerbock es wirklich gemeint hat, als sie davon sprach, we are fighting a war with Russia. Also ich kann mich nicht erinnern, dass zu Zeiten Helmut Kohl die Tagesschau sich bemühte, wie Kohl dies oder das gemeint hat. Oder der Spiegel sich da ganze Passagen widmete. Also da merkt man ja schon, dass viele journalistische Institutionen, die durchaus einst renommiert waren, inzwischen klingen wie PR-Zentralen oder Pressesprecher oder das Pressezentrum der jeweiligen Regierungen. Hier habe ich einen Eindruck, dass das in Deutschland ausgeprägter ist als zum Beispiel in den USA. Da habe ich gerade bei CBS Sergej Lavrov sitzen sehen und der hat ja dort auch seine Meinung geäußert. Kann das sein? Beobachtest du das auch? Absolut. Also du siehst ja auch in der amerikanischen Presse, wird ja nun nicht mehr viel herumgeschrieben, dass die Ukraine fallen gelassen wird. Gerade die New York Times und Washington Post. Aber bei der New York Times kannst du immer davon ausgehen, wie auch bei der Washington Post abgeschwächt, dass das ungefähr so die Verlautbarungen des Weißen Hauses sind, die dort medial reflektiert werden. Nein, das ist ganz interessant. Und du merkst ja, also ich wundere mich jetzt zum Beispiel, neulich war das gestern, las ich in der Taz, dass Klitschko, der umstrittene Bürgermeister von Kiew. Und da habe ich, mein Gott, unser Mann in Kiew, der doch auch selbst kämpfen wollte, übrigens, was er nicht tat, an der Front, aber davon abgesehen, der ist jetzt umstritten. Und das basierte wohl auf zwei Interviews, die er natürlich nicht in europäischen Zeitungen publizieren ließ, sondern in zwei kanadischen, oder was eine, Globe and Mail, eine der größten kanadischen Zeitungen auf jeden Fall, wo er dann warnte, dass unter Zelensky, also unserem Vorkämpfer für die Freiheit, unserem Zelensky, der den Karlspreis in Aachen bekommen hat, autoritäre oder gar diktatorische Tendenzen sich entwickeln könnten. Und das ist ja eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, dass von der Leyen hatte ja gesagt, das Blut der Ukrainer wird für unsere Freiheit vergossen. Und wenn jetzt Klitschko sagt, der Mann ist eigentlich auf dem Weg, eine Diktatur zu errichten, was natürlich eine nette Umschreibung ist, denn er hat ja schon längst eine Diktatur errichtet, bei den ganzen Parteien und Medien, die verboten sind, dass man sich eigentlich Angst bekommen müsste, wenn von der Leyen sagt, die Ukraine verteidigt unsere Werte. Aber gut, jeder hat seine eigene Wertvorstellung, nicht wahr? Nur nicht jeder sitzt als im Amt der Kommissionspräsidentin der EU. Und das ist das Problem dabei. Nein, also das ist natürlich bei der amerikanischen, nordamerikanischen Presse doch freier. Und was amüsant ist, trotz der ganzen Tragik der Geschichte und der traurigen Umstände, ist zu sehen, wie unsere Politiker und Medien, die doch noch vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren zum neuen Ostfeldzug aufriefen und wo nur jede solche Äußerungen wie, naja, so ganz sauber ist das ja alles nicht in der Ukraine und vielleicht haben wir uns ein bisschen übernommen, wenn wir glauben, wir können Russland ruinieren, dass die jetzt natürlich langsam auch abrücken und sich so kritische, die Frankfurter Rundschau, auch nicht gerade bekannt für eine differenzierte Berichterstattung der letzten Zeit diesbezüglich, schrieb dann auch von der bedrohten russischen Minderheit in der Ukraine. Man staunt denn, aber das liegt daran, dass die Vorgaben vom großen Bruder natürlich jetzt anders aussehen und dass man natürlich auf Dauer, zumal das ja mit der Gegenoffensive in der Ukraine nicht klappte oder nicht klappt, kannst du natürlich die Leute nicht ständig für blöd verkaufen. Und die bekommen ja auch einiges mit. Und insofern versucht man jetzt den Rückwärtsgang, was schwierig ist. Und das ist jetzt noch eine spannende Entwicklung. Du hast vorhin gesprochen von Naivität bei einigen Politikern, bist dann im weiteren Verlauf aber auch weiter ausgeholt. Und ich habe ja auch so eine Erläuterung, die ich da oft verwende: Kriege sind geplant, gewollt, werden durchgeführt, im schlimmsten Fall als Geschäftsmodell. Ist es Naivität bei allen oder eventuell auch ein Wille, der hier durchgesetzt wird? Das kann man ja zum Teil auch bei Peter Scholl-Latour herauslesen hinsichtlich seiner kritischen Berichterstattung über die USA und Großbritannien, die er dann so ab 2000 einsetzte. Also da muss ich noch einmal korrigieren, weil Scholl-Latour war schon viel früher medienkritisch. Er hat ja auch in Vietnam verglichen immer den französischen Krieg, den er miterlebt hatte in den 50er Jahren. Der Fall von Dien Bien Phu 55 war ein Schock für die Franzosen, auch das Ende des französischen Indochina-Reiches und später den amerikanischen Krieg. Und er hatte schon in den 60er Jahren die These geäußert, dass die Amerikaner diesen Krieg nicht gewinnen werden. Das war damals ungefähr in der Bundesrepublik so ein Sakrileg wie 2022 an der moralischen Überlegenheit des Westens zu zweifeln sozusagen. Und er wurde ja dann öfter auch von seinen Chefintendanten ins Gebet genommen. Aber im Laufe der Zeit wurden seine Thesen natürlich, verifizierten die sich. Und Scholl-Latour hat damals immer schon erzählt, dass die Amerikaner in Vietnam noch die Journalisten überall hin transportierten, wo sie hin wollten, zwar ihr abstruses Bodycounting machten. Also immer erzählten, heute sind 5000 Vietcong gefallen. Und Scholl-Latour immer darauf hin, wie es so viele Zahlen, so viele Vietnamesen, die gefallen sein sollen, da hätte es gar keine Vietnamesen mehr geben dürfen, nicht wahr? Und was ähnlich erleben wir heute auch, wenn man mal Anfang 2022 mal hört, 1000 Russen gefallen und 20 Generäle von einem einzigen Sniper erschossen und jetzt ist Moskau aber erledigt. Das sah ja zwischenzeitlich so aus, wenn man das für bare Münze genommen hätte, dass kein einziger russischer Soldat mehr am Leben ist und die ukrainischen Truppen schon vor Moskau stehen, so ungefähr. Aber da wissen wir, hat sich ja die Sachlage ein bisschen verändert, weil das einfach nie den Tatsachen entsprach. Es war Desinformation und Medienmanipulation in feinster Weise. Und Scholl-Latour hat auf diese Verhältnisse schon früh hingewiesen. Er realisierte natürlich dann ab dem neuen Jahrtausend, dass mit der modernen Technologie, Internet, Smartphone etc., die Möglichkeiten der Manipulation und der Desinformation ungeahnte Stärke erlangte. Und er kritisierte schon im ersten Golfkrieg 91 das CNN-Syndrom, wie er es nannte, also diese Bilder von verwackelten Satelliten, die dann angeblich präzise Schläge der Amerikaner auf Bagdad symbolisieren sollten, wo keiner wusste, was eigentlich passierte. Man sah mal irgendwas explodieren aus dem Himmel. Aber da der Zugschluss den Menschen, das ist ein fairer Krieg, weil wir greifen nur militärische Stellungen an. Und auch da ging es darum, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, nicht wahr? Ja, da haben wir jetzt nochmal Peter Scholl-Latour geehrt. Das war ja der Sinn der Veranstaltung unserer zweiten Gesprächsrunde. Wir kommen jetzt zu einem langen Riem. Al Cooper, das ist ein bisschen Jazz und Groove. Bury My Birdie. Buddy, hast du dir ausgewählt? My Buddy, nicht die Birdie, Buddy, ja. Die Körper. Genau, Bury My Buddy, auf geht's. Okay. Alright. my bottle loader, don't care where. Bury my bottle loader, don't care where. Bury my body, cause my soul is gonna live with God. Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, Lord, I don't care where. Bury my body, cause my soul is gonna live with God. Don't care where. Yeah, Bury My Body, Al Cooper. Wir jatzen uns gleich auch in die dritte Stunde mit Ramon Chuck. Aus dieser gehen wir raus mit Ulrich Tuco und seinen Rhythmus Boys. Der Regen tropft. Die Tropfen spielen munter. Haschen. Die Straße glänzt, als habe jemand dran geleckt. An einem Damenbein läuft heimlich eine Masche. Hinab, hinab, wer weiß, was sie damit bezweckt. Die nackten Straßenbäume frösteln im Gewinde. Ein altes Haus macht seine Fenster auf und zu. Und eine späte Frau geht heimwärts mit dem Kinde, das tritt in Pfützen mit Bravour und mit dem Schuh. Spritzt, man sollte es dafür bestrafen. Wer nochmal spritzt, kriegt morgen kein Benzin. Der Mond geht auf und mit einem falschen Grafen geht eine nicht mehr junge Dame noch etwas durch das nächtliche Berlin.